um, es ist soweit, die Koffer stehen im Flur. Wenn draußen lau der Herbstwind weht, gehen viele gern auf Tour. Auf Siegetour ins Moseltal, ja, das Boot steht schon parat. Der Wind bricht auf die Leinen los, es geht auf große Fahrt. Die Lotti aus dem Sauerland, sie trinkt so gerne Wein. Im Hafen an dem Moselstrand, am liebsten nicht allein. Die Rosi kommt aus Wuppertal, als Seglerin bekannt. Ihr Boot, es gleitet über Fluss, wie von Zauberhand. Auf Siegetour ins Moseltal, ja, das Boot steht schon parat. Der Wind bricht auf die Leinen los, es geht auf große Fahrt. Der Schreiner Hugo denkt, ich hab's, und sagt zu seiner Rosel: Ich packe meinen Hobel ein und fahre gleich zur Mosel. Der Klaus aus Köln ist Kraftfahrer, steht immer seinen Mann. Er freut sich auf die Segeltour, weil er das so gut kann. Auf Segeltour ins Moseltal, ja, das Boot steht schon parat. Der Wind bricht auf die Leinen los, es geht auf große Fahrt. Der Otto früh in Rente ging, er weinte keine Träne. Er freut sich auf die Segeltour, im Wind weht seine Mähne. Die Krankenschwester Hildegard, sie segelt hart am Wind. Am liebsten auf dem Heimatfluss, sie ist ein Moselkind. Auf Segeltour ins Moseltal, ja, das Boot steht schon parat. Der Wind bricht auf die Leinen los, es geht auf große Fahrt. Ja, bei Federweisen, Zwiebelkuchen, Moseldresser pur, da wird die Stimmung riesengroß und bringt uns voll auf Tour. Auf Segeltour ins Moseltal, ja, das Boot steht schon parat. Der Wind bricht auf die Leinen los, es geht auf große Fahrt. Auf Segeltour ins Moseltal, ja, das Boot steht schon parat. Der Wind bricht auf die Leinen los, es geht auf große Fahrt.